heute mit Werken von Franz Hofmann, der vor 80 Jahren in den Wirren des Zweiten Weltkriegs starb, als junger Mann am 10. Februar 1945. Geboren wurde Franz Hofmann 1920 im oberfränkischen Forchheim. Bereits mit 14 begann er zu komponieren. Noch als Gymnasiast wurde er am Städtischen Konservatorium in Nürnberg aufgenommen. Er studierte Klavier, Violine und Komposition. Nach dem Abitur 1939 wurde Hofmann zum Arbeitsdienst eingezogen. Er heiratete die ausgebildete Geigerin Sophie Hagemann, für die er die meisten seiner Violinsonaten schrieb. Trotz des Militärdienstes hörte Hofmann nicht auf zu komponieren, auch nicht, als er im Herbst 1944 an die Ostfront musste. Doch im selben Jahr wurde er verwundet und kam ins Lazarett nach Königsberg. Im Februar 1945 verliert sich seine Spur. Vermutlich befand er sich auf dem Passagierschiff Stäuben, das zahlreiche Flüchtlinge aus Ostpreußen an Bord hatte und von Torpedos versenkt wurde. Nur wenige Menschen überlebten. Obwohl Franz Hofmann lediglich 25 Jahre alt wurde, weisen seine Kompositionen eine erstaunliche Reife auf. Innerhalb einer spätromantischen Klangsprache mit impressionistischen Einflüssen entwickelte er schon in jungen Jahren einen eigenständigen Stil. Im Concerto Bavarese erinnern wir an Franz Hofmann mit seinem dritten Streichquartett, einer Klaviersonate, seinen Liebesliedern nach Gedichten von Josef Wittig und Christian Morgenstern, dem Hornquintett und, zu Beginn, mit dem Violinkonzert. Wir hören die drei Sätze gespielt von Daniel Gäde und den Nürnberger Symphonikern unter Christian Simonis im Januar 2009. Thank you. Thank you. Der Geiger Daniel Gäde und die Nürnberger Symphoniker unter Christian Simone ist im Januar 2009 im kleinen Saal der Nürnberger Meistersingerhalle. Das war das Konzert für Violine und Kammerorchester von Franz Hofmann. Dessen Werke stehen heute im Mittelpunkt unserer Ausgabe von Concerto Bavarese zum 80. Todestag von Franz Hofmann, der bereits mit Mitte 20 früh verstarb. Die folgende Klaviersonate in Cis-Moll galt lange als verschollen und wurde durch Zufall im Nachlass seiner Witwe Sophie Hagemann wiedergefunden. Im Herbst 2021 wurde sie erstmals veröffentlicht und uraufgeführt. Hier ist der Mitschnitt, es spielt Wolfgang Manz. Thank you. Thank you. Der Pianist Wolfgang Manns am 9. Dezember 2021 im Stadttheater Amberg. Er spielte die Uraufführung der lange als verschollen geglaubten Cis-Moll-Klaviersonate von Franz Hofmann, die man erst im Nachlass seiner Witwe Sophie Hagemann gefunden hatte. Musik von Franz Hofmann zu dessen 80. Todestag. Er verstarb im Februar 1945 in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Drei weitere Werke haben wir auf dem Programm aus seiner Feder. Als nächstes sein Streichquartett Nummer 3 in F-Dur. Es spielt Concertino München. Thank you. Thank you. Thank you. Concertino München im Mai 2005 in der Nürnberger Meistersingerhalle mit dem Streichquartett Nummer 3 F-Dur von Franz Hofmann, dessen Werke heute im Mittelpunkt dieser Sendung Concerto Bavarese stehen, zu seinem 80. Todestag. Als nächstes seine Liebeslieder für Sopran und Klavier nach Texten von Josef Wittig und Christian Morgenstern, Lausche Seele, Frühlingslied und Es ist Nacht. Es singt Monika Tepe, begleitet am Flügel von Gottfried Rüll im April 1994. Die Sopranistin Monika Thepe und der Pianist Gottfried Rühl, Mitglieder des Ensembles Neue Pegnitz Schäfer, im April 1994 in der Nürnberger Tafelhalle mit drei Liedern von Franz Hofmann. Lausche Seele, Frühlingslied und Es ist Nacht. Liebeslieder nach Texten von Josef Wittich und Christian Morgenstern. Ein weiteres Werk von Franz Hofmann zu seinem 80. Todestag haben wir im Programm, und zwar sein Quintett für Horn, zwei Violinen, Viola und Violoncello mit Caroline Moldaschi, Martin Lemberg, Gregory Rogers, Alexander Steinberger und Wolfgang Lindner. Thank you. Thank you. Franz Hofmanns Quintett für Horn, zwei Violinen, Viola und Violoncello, gespielt von Wolfgang Lindner, Alexander Steinberger, Gregory Rogers, Martin Lemberg und Caroline Moldaschi. Und das war eine Concerto Bavarese-Ausgabe zum 80. Todestag des aus Forchheim stammenden Komponisten Franz Hofmann, der früh mit Mitte 20 verstarb und trotzdem ein sehr vielschichtiges und tiefes Œuvre hinterließ.